Regiment sein Straßensieg. Auf mein Bursch in Reih und mit Jungheit. Meine Burschen der linken Band gut, trägt ein grünen Strauß am Hut. Meine Burschen der linken Band gut, trägt ein grünen Strauß am Hut. Und die Trommel und das Horn und der Tambour schreiten vor. Jungheit! Meine Burschen der linken ich drauf. Trägt an seinem Hut den Strauß. Meine Burschen, ja, linken ich aus. Trägt an seinem Hut den Strauß. Regiment nach Hause zieht. Auf mein Bursch in Reit und Krieg. Juchheit! Meine Burschen, ja, linken mein Hut. Trägt ein grünen Strauß am Hut. Meine Burschen, ja, ich kenn man gut, trägt ein grünen Strauß.